weiße Mauern. Oh ja, über den Mondturm gab es viele Geschichten. Das kann nur Minas Ithil sein, den Elendils Sohn Isildur erbaut hat, sagte Frodo. Isildur war es, der den Feind den Finger abgeschnitten hat. Ja, er hat nur vier an seiner schwarzen Hand. Aber die sind genug, sagte Gollum mit Schaudern. Und er hat Isildurs Stadt gehasst. Was hasst er nicht, sagte Frodo. Aber was hat der Mondturm mit uns zu tun? Na, er stand da, Chef. Und da steht er noch. Der hohe Turm und die weißen Häuser und die Mauer. Aber nicht lieb jetzt, nicht schön. Er hat ihn erobert vor langer Zeit. Ist jetzt furchtbar dort. Reisende zittern, wenn sie ihn nur sehen, schleichen sich heimlich dran vorbei, machen einen Bogen sogar um seinen Schatten. Aber den Weg wird Chef gehen müssen. Ist der einzige andere. Denn die Berge sind dort niedriger und die alte Straße führt rauf, immer weiter rauf, bis zu einem dunklen Pass auf der Höhe und dann wieder runter, runter nach Gorgoroth. Flüstern und erschauerte. Aber was hilft uns das? Fragte Sam. Der Feind kennt doch gewiss seine Berge ganz genau. Und die Straße dort wird ebenso scharf bewacht sein wie diese hier. Der Turm steht nicht leer, oder? Oh nein, nicht leer, flüsterte Gollum. Er sieht leer aus, ist es aber nicht. Oh nein, furchtbares Volk haust da. Orks, ja, natürlich Orks, aber auch noch schlimmere. Die Straße steigt bis in den Schatten der Mauern an und am Tor vorüber. Kein Schritt auf dieser Straße, den sie nicht bemerken, die drinnen, die stummen Wächter. »Du rätst uns also«, sagte Sam, »zu einem weiteren langen Marsch nach Süden, wo wir dann in der gleichen Patsche wären wie hier, oder in einer noch schlimmeren, wenn wir überhaupt je dorthin kommen?« »Nein, nein, so nicht«, sagte Gollum, »Hobbits müssen sehen. Müssen versuchen zu begreifen. Er erwartet dort keinen Angriff. Sein Auge schweift überall hin, aber auf manche Gegenden achtet es mehr, auf andere weniger. Es kann nicht alles auf einmal sehen, noch nicht. Alles Land westlich des Schattengebirges bis zum Strom hinunter hat er erobert. Und auch die Brocken sind jetzt in seiner Hand. Er denkt, niemand kann zum Mondturm vordringen, ohne erst eine große Schlacht an den Brücken zu liefern oder viele Boote heranzuschaffen, die ihm nicht verborgen bleiben könnten. »Du scheinst ja ziemlich gut Bescheid zu wissen, was er tut und denkt«, sagte Sam. »Hast du in letzter Zeit mit ihm geredet?« »Oder nur einen kleinen Plausch mit den Orks gehalten?« »Kein lieber Hobbit! Kein Verstand, der Hobbit!« sagte Gollum mit einem wütenden Blick auf Sam und zu Frodo hingewandt. »Sméagol hat mit Orks gesprochen, ja natürlich, bevor er Chef traf. Und mit vielen Leuten ist weit herumgekommen. Und was er jetzt sagt, sagen viele. Die große Gefahr für ihn und für uns droht hier im Norden. Eines Tages, sehr bald, wird er aus dem schwarzen Tor kommen. Nur hier können große Heere heranrücken, aber von dort unten im Westen hat er nichts zu befürchten. Und da sind die stummen Wächter. »Genau«, sagte Sam, der sich nicht so leicht abfertigen ließ. »Und deshalb sollen wir da hinmarschieren, bei denen ans Tor klopfen und fragen, »Hallo, wir wollen nach Mordor, sind wir hier richtig?« Oder sind die so stumm, dass sie uns nicht antworten könnten? Das hat keinen Sinn. Das könnten wir ebenso gut hier machen und uns den weiten Weg sparen. Reiß keine Witze drüber, zischte Gollum. ist nicht komisch. Oh nein, nicht lustig. Hat auch keinen Sinn, überhaupt nach Mordor hineinzuwollen. Wenn aber Chef sagt, ich muss hinein oder ich will hinein, dann muss er's irgendwie versuchen. Aber er darf nicht in die furchtbare Stadt gehen. Oh nein, natürlich nicht. Da hilft Sméagol, lieber Sméagol, dem keiner sagen will, worum's geht. Sméagol hilft schon wieder. Er hat ihn gefunden. Er kennt ihn. »Was hast du gefunden?« fragte Frodo. Gollum hockte sich nieder, und seine Stimme sank wieder zu einem Flüstern herab. »Einen schmalen Pfad in die Berge hinauf, und dann eine Treppe, eine schmale Treppe. Oh ja, sehr lang und sehr schmal, und dann noch mehr Treppen, und dann...« Seine Stimme wurde noch leiser. »Einen Stollen, einen dunklen Stollen und zuletzt eine kleine Felsspalte und einen Pfad hoch über der Hauptpassstraße. Das war der Weg, auf dem Sméagol aus dem Dunkel herausgekommen ist. Aber es ist Jahre her. Vielleicht ist der Pfad jetzt verschwunden.« »Aber vielleicht auch nicht, vielleicht nicht.« »Gefällt mir gar nicht, diese Geschichte«, sagte Sam. »Hört sich zu einfach an. Jedenfalls so, wie du's erzählst. Wenn es diesen Pfad immer noch gibt, dann wird er auch bewacht sein. Wurde er damals nicht bewacht, Gollum?« Als er das sagte, bemerkte er ein grünes Aufblitzen in Gollums Augen oder glaubte es zu bemerken. Gollum brummte etwas in sich hinein, gab aber keine Antwort. »Wird er nicht bewacht?« fragte Frodo streng. »Und bist du aus dem Dunkel entflohen, Sméagol? Hat man dir nicht vielmehr erlaubt zu gehen, nämlich mit einem Auftrag? Das wenigstens glaubte Aragorn, der dich vor einigen Jahren bei den Totensümpfen fand.« »Das ist eine Lüge!« zischte Gollum, und ein böses Funkeln trat in seine Augen, als er den Namen Aragorn hörte. »Lügen hat er über mich verbreitet. Ja, hat er. Ich bin entflohen, ganz von allein. Freilich wurde mir befohlen, nach dem Schatz zu suchen. Und ich habe gesucht und gesucht. Natürlich habe ich das. Aber nicht für den Schwarzen. Der Schatz gehört uns. Er gehört mir, kann ich dir sagen. Ich bin entflohen.« Eine sonderbare Gewissheit, dass Gollum in diesem Punkt von der Wahrheit nicht so weit abwich, wie man argwöhnen konnte. Er musste wohl irgendwie aus Mordor herausgefunden haben und glaubte zumindest, dies nur der eigenen Schleue zu verdanken. Zum Beispiel, so fiel ihm auf, gebrauchte Gollum hier das Wörtchen »Ich«, was er selten tat und was gewöhnlich ein Anzeichen zu sein schien, dass gewisse Reste einer früheren Redlichkeit und Wahrheitsliebe im Augenblick die Oberhand hatten. Doch selbst wenn er Gollum in dieser Hinsicht trauen konnte, vergaß Frodo doch nicht, welcher Hintergedanken der Feind fähig sein mochte. Dass Gollum entflohen war, konnte heißen, dass man durch die Finger gesehen oder ihm den Weg geebnet hatte, während man im dunklen Turm über alle seine Schritte genau im Bilde war. Und auf jeden Fall behielt Gollum von dem, was er wusste, einiges für sich. »Ich frage dich nochmal«, sagte Frodo. »Wird dieser geheime Weg nicht bewacht?« Aber die Erwähnung Aragorns hatte Gollum die Laune verdorben. Er machte die gekränkte Miene eines berüchtigten Lügners, dem man auch dann nicht glaubt, wenn er ausnahmsweise der Wahrheit oder einem Zipfel von ihr die Ehre gegeben hat. Er antwortete nicht. »Ist er bewacht oder nicht?« wiederholte Frodo. »Ja, ja, vielleicht. Gibt keine sicheren Wege in diesem Land«, sagte Gollum mürrisch. »Nirgendwo sicher. Aber Chef muss es irgendwo versuchen. Oder heimgehen. Gibt keinen anderen Weg.« Mehr bekamen sie nicht aus ihm heraus. Den Namen des gefährlichen Ortes oder des Gebirgspasses konnte oder wollte er ihnen nicht sagen. Es war ein verrufener Ort, und er hieß Cirith Ungol. Aragorn hätte es ihnen vielleicht sagen und die Bedeutung des Namens erklären können. Gandalf hätte sie gewarnt. Aber sie waren allein. Aragorn war weit, und Gandalf stand zwischen den Trümmern von Isengard und stritt mit Saruman, aufgehalten durch Verrat. Doch eben, als er die letzten Worte zu Saruman sprach und der Palantir auf die Stufen des Orthanc krachte, weilten seine Gedanken bei Frodo und Samwise, nahmen Anteil an ihren Nöten und versuchten, ihnen über die langen Wegstunden hinweg Hoffnung zu geben. Vielleicht spürte es Frodo, ohne es zu wissen. So wie auf dem Amon Hen, obwohl er doch glaubte, dass Gandalf für immer hingegangen sei, in den Schatten getreten im fernen Moria. Er blieb lange am Boden sitzen, stumm, den Kopf gesenkt, und versuchte sich an alles zu erinnern, was Gandalf ihm gesagt hatte. Aber für diese Entscheidung nun konnte er sich an keinen Rat erinnern. Überhaupt hatten sie ihren Führer zu früh verloren, allzu früh, als es bis zum dunklen Land noch ein weiter Weg war. Wie sie schließlich dort hineingelangen könnten, dazu hatte Gandalf nichts gesagt. Vielleicht hätte er es nicht sagen können. In die nördliche Burg des Feindes, nach Dol Guldur, hatte er sich einmal hineingewagt, aber ob er jemals, seit der dunkle Herrscher wieder an der Macht war, auf seinen Reisen nach Mordor hinein, zum Flangenberg und nach Barad-dûr gekommen war? Frodo glaubte es nicht. Und nun sollte er, ein kleiner Halbling aus dem Auenland, ein friedlicher Hobbit von ländlicher Herkunft, einen Weg finden, den die Großen der Welt nicht gehen konnten oder nicht zu gehen wagten. Ein übles Schicksal. Aber er hatte es auf sich genommen. Daheim in seinem Wohnzimmer, im längst vergangenen Frühling eines anderen Jahres, das nun so weit zurücklag, dass es ihm wie ein Kapitel aus einem Buch von der Jugend der Welt vorkam. Der Zeit, als die Bäume von Silber und Gold noch in Blüte standen. Eine üble Wahl musste er treffen. Welchen Weg sollte er nehmen? Und wenn beide in Schrecken und Tod führten, warum dann noch wählerisch sein? Tiefe Stille breitete sich über die kleine graue Mulde, wo sie lagen, so nah an der Grenze zum Land des Schreckens. Eine Stille, die man spüren konnte wie einen dicken Vorhang, der sie von aller Welt ringsum trennte. Das Himmelsdach über ihnen war blass und von wehenden Rauchsträhnen verschleiert, schien aber hoch und fern zu sein, als sähe man es durch dicke Luftschichten voll brodelnder Gedanken. Nicht mal ein Adler mit dem Rücken zur Sonne hätte die beiden Hobbits bemerkt, wie sie da saßen, schweigend, bedrückt von der Last ihres Schicksals, reglos in ihre dünnen grauen Mäntel gehüllt. Für einen Moment hätte er vielleicht Gollum ins Auge gefasst, eine winzige, auf dem Boden ausgestreckte Gestalt, wahrscheinlich das Skelett eines verhungerten Menschenkinds, an dem noch zerlumpte Kleider hingen, die langen Arme und Beine fast knochenbleich und knochendünn. Kein Bissen Fleisch, der einen Schnabelhieb lohnte. Frodo hatte den Kopf auf die Knie gelegt, doch Sam saß zurückgelehnt, die Hände hinterm Kopf verschränkt, und schaute aus seiner Kapuze zum öden Himmel empor. Lange blieb sein Blickfeld leer. Dann aber glaubte er plötzlich, eine dunkle Vogelgestalt hineinstoßen zu sehen, die dort kreiste und wieder davonflog. Zwei weitere folgten, dann ein vierter. Sie sahen sehr klein aus, doch irgendwie wusste er, dass sie riesengroß waren, mit weiten Schwingen und in großer Höhe flogen. Er bedeckte seine Augen, beugte sich vor und duckte sich. Dieselbe warnende Furcht packte ihn wie beim Auftauchen der schwarzen Reiter, dasselbe hilflose Grauen, das der Wind mit dem Schrei und dem Schatten vor dem Mond herangetragen hatte, jetzt allerdings nicht so bezwingend und niederschmetternd, denn die Gefahr war weiter entfernt. Aber eine Gefahr war es. Auch Frodo spürte sie. Seine Gedanken rissen ab, er rührte sich, zitterte, blickte aber nicht hoch. Gollum rollte sich zusammen wie eine in die Enge getriebene Spinne. Die geflügelten Gestalten kreisten und stießen dann rasch herab, zurück nach Mordor. Sam holte tief Luft. »Die Reiter sind wieder da, hoch am Himmel«, sagte er heiser flüsternd. »Ich hab sie gesehen.« Glaubst du, sie konnten uns sehen? Sie waren sehr hoch. Und wenn es die schwarzen Reiter sind, wie wir sie schon kennen, dann können sie doch bei Tageslicht nicht viel sehen, oder? Nein, wahrscheinlich nicht, sagte Frodo. Aber ihre Rosse konnten sehen. Und diese geflügelten Tiere, auf denen sie jetzt reiten, sehen wahrscheinlich besser als alle anderen Lebewesen. Sie sind wie große Aasvögel. Sie suchen etwas. Der Feind ist wachsam, fürchte ich. Das Furchtgefühl verging, aber die Stille, die sie eingehüllt hatte, war gebrochen. Eine Zeit lang waren sie von der Welt wie auf einer unsichtbaren Insel abgeschnitten gewesen, aber nun waren sie bloßgelegt und die Gefahr kehrte wieder. Doch Frodo sagte noch immer nichts zu Gollum und traf keine Entscheidung. Er hielt die Augen geschlossen, als ob er träumte oder nach innen blickte, ins eigene Herz oder in seine Erinnerungen. Endlich rührte er sich, stand auf, und er schien einen Entschluss gefasst zu haben und etwas sagen zu wollen, aber dann sagte er nur: »Hört! Was ist das?« packte sie. Sie hörten Gesang und raues Gebrüll. Zuerst schien es weit weg zu sein, aber es kam näher, kam auf sie zu. Sofort schoss ihnen allen der Gedanke durch den Kopf, dass die Schwarzschwingen sie erspäht und Bewaffnete ausgeschickt hatten, um sie zu ergreifen. Schnell genug waren diese furchtbaren Diener des dunklen Herrschers bestimmt. Sie kauerten am Boden und horchten. Die Stimmen und das Klirren der Waffen und Harnische waren nun schon sehr nah. Frodo und Sam lockerten ihre kleinen Schwerter in den Scheiden. Flucht war unmöglich. Langsam richtete Gollum sich auf und kroch wie ein Insekt zum Rand der Mulde. Zoll für Zoll hob er den Kopf, bis er zwischen zwei Steinsplittern hinausblicken konnte. Dort verharrte er eine Weile regungslos und ohne jeden Laut. Bald wurden die Stimmen schwächer und verhallten allmählich. Vom Wall am Morannon drang ein Hornsignal bis zu ihnen herüber. Gollum wandte sich ab und kam wieder in die Mulde herunter. »Mehr Menschen gehen nach Mordor«, sagte er leise, »mit dunklen Gesichtern. Solche haben wir noch nie gesehen. Nein, nichts mehr, Gol. Grimmige Krieger haben schwarze Augen und langes schwarzes Haar und goldene Ohrringe. Ja, massenhaft schönes Gold. Und manche haben rot bemalte Wangen und rote Mäntel und rot sind ihre Fahnen und die Spitzen der Speere. Sie haben runde Schilde, gelb und schwarz mit großen Dornen. Nicht lieb, sehr böse und grausam sehen sie aus. Fast so schlimm wie Orks und viel größer. Smergol glaubt, sie kommen aus dem Süden, hinter dem Ende vom großen Strom. Auf der Straße sind sie gekommen. Sie sind weitergegangen zum Schwarzen Tor, aber vielleicht folgen noch andere. Immer mehr kommen nach Mordor. Eines Tages werden alle Völker drinnen versammelt sein. »Waren auch Olifanten dabei?«, fragte Sam, der in seiner Neugier auf Dinge aus fremden Ländern sogar seine Angst vergaß. »Nein, nein, keine Olifanten.« »Was sind denn Olifanten?«, sagte Gollum. Sam stand auf, legte die Hände hinterm Rücken zusammen, wie immer, wenn er ein Gedicht aufsagte, und begann. »Grau wie die Maus, groß wie ein Haus, Schnauze wie Schlange. Erde bebt bange, zieh ich durchs Gras, Baum bricht wie Glas. Hörner im Maul schüttle ich faul mein Ohrenpaar. Jahr um Jahr zieh ich dahin, leg mich nie hin. Olifant bin ich benannt, größter im Land, riesig und alt. Meine Gestalt sahst du mich hie, vergisst du nie. Sahst du mich nicht, glaubst du auch nicht, dass es mich gibt. Doch als ehrlicher Olifant bleib ich bekannt.« »Das«, sagte Sam, als er fertig war, »ist so ein Gedicht, das man bei uns im Auenland kennt. Unsinn vielleicht oder vielleicht auch nicht. Jedenfalls, wir haben auch unsere Geschichten und hören manchmal Neuigkeiten aus dem Süden, musst du wissen. In alten Tagen ging hin und wieder ein Hobbit auf Reisen. Allerdings sind nicht viele wiedergekommen. Und nicht alles, was die erzählen, kann man glauben. Breeländische Neuigkeiten nennt man sowas. Und worauf man sich verlassen kann, das ist handfest wie Hobbitklatsch. Aber ich habe Geschichten von den großen Leuten unten in den Sonnenlanden gehört. Schwärzlinge, so nennen wir sie in unseren Geschichten. Und die reiten auf Olifanten, heißt es, wenn sie in den Kampf ziehen. Auf den Rücken von den Olifanten, da stellen sie ganze Häuser und Türme drauf und was nicht noch alles. Und die Olifanten bewerfen sich gegenseitig mit Felsbrocken und Baumstämmen. Darum, als du gesagt hast, es sind Menschen aus dem Süden, ganz in Rot und Gold, da habe ich dich gefragt, ob Olifanten dabei waren. Denn dann hätte ich sie unbedingt sehen müssen, ob's gefährlich ist oder nicht. Aber jetzt glaube ich nicht, dass ich noch mal einen Olifanten sehen werde. Vielleicht gibt es solche Tiere gar nicht. Er seufzte. »Nein, keine Olifanten«, sagte Gollum nochmal. »Smergol hat nicht von ihnen gehört. Er will sie nicht sehen. Er will nicht, dass es sie gibt. Smergol will hier fort und in ein besseres Versteck. Chef soll auch gehen, liebes Chefchen. Will er nicht mitkommen mit Smergol?« Frodo stand auf. Er hatte lachen müssen, trotz all seiner Sorgen, als Sam den alten Kinderreim vom Olifanten her sagte. Und das Gelächter hatte ihm über seine Unentschlossenheit hinweggeholfen. »Ich wünschte, wir hätten 1000 Olifanten, mit Gandalf auf einem Weißen an der Spitze«, sagte er. »Dann könnten wir uns in dieses üble Land vielleicht einen Weg bahnen. Aber die haben wir nicht. Nur unsere müden zwei Beine und nichts weiter.« »Nun, Smergol, die dritte Abzweigung ist wohl doch die beste. Ich komme mit dir.« »Guter Chef, kluger Chef, lieber Chef«, rief Gollum begeistert und tätschelte Frodo die Knie. »Gutes Chefchen! Dann ruht jetzt aus, liebe Hobbits, im Schatten der Steine, dicht unter den Steinen. Ruht aus und liegt still, bis die gelbe Fratze fort ist. Dann können wir schnell laufen. Leise und schnell wie Schatten müssen wir sein.« Kräuter und Kaninchenpfeffer. Die wenigen Stunden, die es noch hell war, ruhten sie, rückten in den Schatten nach, wenn die Sonne weitergewandert war, bis er schließlich von Westen so lang einfiel, dass er die ganze Mulde bedeckte. Dann aßen sie ein wenig und tranken sparsam. Gollum aß nichts, nahm aber gern etwas Wasser an. »Bald bekommen wir mehr«, sagte er und leckte sich die Lippen. »Gutes Wasser fließt in Bächen zum großen Strom hinab, liebes Wasser, in der Gegend, wo wir hingehen. Vielleicht findet Smergol dort auch was zu essen. Er ist sehr hungrig, ja, Gollum.« Er legte die breiten, platten Hände auf seinen eingesunkenen Leib, und ein blassgrüner Schimmer trat in seine Augen. Es dunkelte schon, als sie endlich aufbrachen, über den Westrand der Mulde krochen und wie Gespenster im unebenen Gelände um die Ränder der Straße verschwanden. Es war 3 Nächte vor Vollmond, aber der Mond ging erst kurz vor Mitternacht über den Bergen auf, und bis dahin war es sehr dunkel. Oben in den Zahntürmen brannte je ein rotes Licht. Doch sonst war von der pausenlosen Wache am Morannon nichts zu sehen oder zu hören. Noch viele Meilen weiter schien das rote Auge ihnen nachzustarren, als sie sich stolpernd auf dem kahlen, steinigen Boden davonmachten. Sie wagten nicht, auf der Straße zu gehen, sondern hielten sich rechts von ihr und folgten ihrem Verlauf, so gut es ging, in einigem Abstand. Endlich, als die Nacht sich zum Ende hin neigte und sie schon müde waren, weil sie nur einmal kurz gerastet hatten, schrumpfte das Auge zu einem kleinen, glühenden Punkt und verschwand. Sie hatten den niedrigen nördlichen Vorsprung der Berge umrundet und strebten nun nach Süden. Sonderbar erleichtert rasteten sie noch einmal, aber nicht lange. Gollum ging es nicht schnell genug. Nach seiner Schätzung waren es fast 30 Wegstunden vom Morannon bis zur Wegscheide oberhalb von Osgiliath, und diese Strecke hoffte er in 4 Nachtmärschen zurückzulegen. Darum schleppten sie sich weiter, bis die Morgendämmerung sich langsam über die weite graue Einsamkeit ausbreitete. Fast 8 Wegstunden hatten sie hinter sich gebracht. Und die Hobbits hätten, selbst wenn sie es wagen wollten, keinen Schritt weiter tun können. Das zunehmende Licht zeigte ihnen ein Land, das nun nicht mehr so wüst und kahl war. Noch immer ragten die finsteren Berge zur Linken auf, doch nahe bei sahen sie, wie die Südstraße vom Fuß des Gebirges fort und schräg nach Westen strebte. Östlich von ihr stiegen Hänge an, die mit düsteren Bäumen wie mit Wolken bedeckt waren. Doch vor ihnen lag ein welliges Heideland mit Ginsterbüschen, Heidekraut, Kornelkirschen und mit anderen Sträuchern, die sie nicht kannten. Hier und da sahen sie Gruppen von hohen Fichten. Trotz aller Müdigkeit schöpften die Hobbits wieder ein wenig Mut. Die Luft war frisch und würzig wie auf den Hochflächen im Nordviertel des fernen Auenlands. Es tat gut, vorerst wieder durch ein Land gehen zu dürfen, das erst seit wenigen Jahren dem dunklen Herrscher untertan und noch nicht ganz verkommen war. Aber sie vergaßen nicht, in welcher Gefahr sie schwebten und wie nah sie noch immer dem schwarzen Tor waren, auch wenn es nun hinter den düsteren Höhen verborgen lag. Sie sahen sich nach einem Versteck um, das sie vor bösen Blicken bewahren könnte, solange es hell war. Es wurde ein unbehaglicher Tag. Sie lagen tief im Heidekraut und zählten die schleichenden Stunden, zwischen denen sich wenig zu ändern schien, denn sie befanden sich noch immer zu Füßen des Efelduath, und die Sonne war verschleiert. Frodo schlief zeitweise tief und friedlich, entweder weil er Gollum vertraute oder weil er zu müde war, sich seinetwegen Sorgen zu machen. Sam jedoch döste nur hin und wieder ein und fand selbst dann keine Ruhe, wenn Gollum augenscheinlich fest schlief und in unerforschlichen Träumen ächzte und zuckte. Was Sam wach hielt, war wohl mehr noch der Hunger als das Misstrauen. Allmählich sehnte er sich nach einer ordentlichen Mahlzeit, nach etwas Handfestem aus der Pfanne. Sobald das Land vor der heraufziehenden Nacht grau in grau verblasste, gingen sie weiter. Nach kurzer Zeit führte Gollum sie auf die Südstraße hinunter, und dort kamen sie schneller voran, allerdings bei größerer Gefahr. Sie horchten angespannt auf Geräusche vor oder hinter ihnen auf der Straße, aber die Nacht verging, ohne dass sie Schritte oder Hufschläge hörten. Die Straße war das Werk einer längst vergangenen Zeit, und auf einer Strecke von etwa 30 Meilen unterhalb des Morannon war sie jüngst ausgebessert worden. Aber weiter im Süden griff das wilde Land auf sie über. Die Hand der Menschen von einst war noch an ihrem geraden, ebenen und zielstrebigen Verlauf zu erkennen. Dann und wann durchschnitt sie einen Berghang oder schwang sich in weitem, zierlichem Bogen aus dauerhaftem Mauerwerk über einen Bach hinweg. Doch schließlich verloren sich alle Spuren von Baukunst bis auf einen abgebrochenen Pfeiler hier und da im Gebüsch an den Seiten oder ein paar alte Pflastersteine zwischen Moos und Kräutern. Heidekraut, Bäume und Farn krochen herab und hingen über die Böschungen oder breiteten sich über die Straße selbst aus. Zuletzt blieb von ihr nicht viel mehr als ein wenig benutzter Karrenweg, doch ohne viel Kurven und Kehren. Ihren stetigen Kurs behielt sie bei und führte auf kürzestem Weg nach Süden. Sie in die Nordmarken jenes Landes, das die Menschen einst Ithilien genannt hatten. Ein freundliches Land mit bewaldeten Hängen und schnell fließenden Bächen. Es wurde eine schöne Nacht unter Sternen und einem runden Mond. Und den Hobbits schien es, als werde die Luft immer würziger, je weiter sie gingen. Und auch Gollum schien es zu bemerken. Denn er schnob und schimpfte und wußte es gar nicht zu schätzen. Bei den ersten Anzeichen des Tages machten sie wieder Halt. Sie hatten das Ende eines langen Durchstichs erreicht, wo die Straße zwischen hohen und in der Mitte steilen Wänden durch einen Felskamm führte. Sie stiegen die Böschung an der Westseite hinauf und schauten sich um. Am Himmel zog der Tag herauf, und sie sahen, dass sie nun schon viel weiter von den Bergen abgerückt waren, die in einem großen, sich in der Ferne verlierenden Bogen nach Osten zurückwichen. Vor ihnen fiel das Land nach Westen in sanften Hängen ab, die weit unterhalb in Dunstschleier eintauchten. Ringsum standen Wäldchen von harzigen Bäumen, Fichten, Zedern, Zypressen und andere Arten, die sie aus dem Auenland nicht kannten, mit breiten Lichtungen dazwischen. Und überall wuchsen lieblich duftende Kräuter und Sträucher in Fülle. Ihre lange Reise hatte die Hobbits seit Bruchtal weit in den Süden geführt, aber erst in diesem geschützteren Landstrich spürten sie, dass das Klima ein anderes war als in ihrer Heimat. Hier regte sich schon der Frühling, Farntriebe drangen durch Moos und Moder. Die Lerchen trugen die ersten grünen Nadeln, im Gras gingen kleine Blumen auf und die Vögel sangen. Ithilien, Gondors nun entvölkerter Garten, war noch immer schön wie eine struppige Waldnymphe. Nach Süden und Westen an die warmen Niederungen am unteren Anduin grenzend, nach Osten abgeschirmt, doch nicht überschattet vom Efelduath, vor den Nordwinden geschützt durch die Eminmuil, lag es den warmen Lüften des Südens und den feuchten Seewinden offen. Viele hohe Bäume standen dort, vor langer Zeit angepflanzt, nun aber ungehegt, im Alter verfallend, inmitten eines Aufruhrs achtlos wuchernder Nachkommen. Es gab Haine und Gebüsche von Tamarisken und scharf riechenden Terebinten, Oliven und Lorbeer. Und es wuchsen Wacholder- und Myrtenbäume, Thymian in Büschen oder mit den holzigen Kriechstängeln in dicken Teppichen über die alten Pflastersteine gebreitet, Salbei in vielen blau-, rot- oder blassgrün blühenden Arten, Majoran, junge Petersilie und noch mancherlei Kräuter, von deren Gestalt und Aroma Sams Gartenkunde nichts wusste. Grotten und Felswände zeigten schon Tupfen von Steinbrech und Mauerpfeffer. Schlüsselblumen und Anemonen erwachten unter den Haselbüschen. Asphodelen und vielerlei Lilien reckten